Deutschlandfunk Soundcheck. Heute in Soundcheck Obertöne, Basstrommel und Saxophonie. Die rätselhafte Klangwelt des Louis T. Hardin, besser bekannt unter dem Namen Moondog. Moondog ist im September letzten Jahres gestorben. Hören Sie dazu eine Sendung von Karl Lippe raus. Tony. All right. Sure. Louis T. Hardin alias Moondog schrieb ein Stück zu Ehren seines Freundes Charlie Parker, nachdem er von dessen Tod erfahren hatte. Es ist eine Chaconne, eine viertaktige Begleitung, die ständig wiederholt wird mit einer freien Melodielinie darüber, die von einem Altsaxophon, also von Charlie Parkers Instrument, gespielt wird. Mit einem Obligato im Baritonsaxophon komponierte Moondog dieses Stück. Bird, also Charlie Parker, kam ihn öfters besuchen, damals als Moondog 1951 in New York lebte, und sie redeten viel über Musik. Eines Nachts traf ich ihn am Times Square, erzählt Moondog, und ich schüttelte eine schüttelnde Hand. I was shaking a shaking hand. Nicht wissend, dass es das letzte Mal sein würde, dass wir uns die Hände reichten. Thank you. Im September letzten Jahres ist er gestorben, Louis T. Hardin, in Deutschland. Ein rätselhafter, sehr beeindruckender Mensch, dessen ganze äußere Erscheinung einen permanent in Erstaunen versetzen konnte. Der lange Bart, die stets geschlossenen Augen, Moondog war blind und die leise, eindringliche Stimme vergaß keiner, der sie einmal erlebte. Moondog schuf eine seltsame Musik, die ein vorurteilsfreies Hören voraussetzt. Wer sich auf dieses Erlebnis einlässt, taucht in eine faszinierende Welt ein. Für Louis T. Hardin alias Moondog war Musik, waren Rhythmen und Melodien in seinem Kopf überall im Leben präsent. Musik und Leben gehörte für ihn untrennbar zusammen. Das Schreien eines Babys, das Bellen eines Hundes, eine Straßenszene in New York, der Klang der vorbeirauschenden Autos, indianische und klassisch-europäische Einflüsse, das alles konnte den kreativen Impuls für ein neues Moondog-Stück liefern. Die Welt als ein Fluss aus Klängen, in den man nie zweimal an derselben Stelle steigt. Thank you. I'm This, I'm That. Moondog hat sehr viel Instrumentalmusik geschrieben, aber eines seiner schönsten Alben ist ein Album mit einer Sammlung von Songs aus dem Jahr 1989, damals in Bochum aufgenommen. Eine Musik, die ständigen Mutationen unterworfen war, schrieb und spielte er. Er gehört zu den, wie John Zorn sagt, Great American Mavericks, den großen Einzelgängern in der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts. Wie Harry Parch, Charles Ives, John Zorn oder John Cage schuf auch Moondog sich seine eigene Klangwelt. Zwischen Wolkenkratzern stand dieser blinde Mann in alten Armeeklamotten oder einer nachempfundenen Wikingermontur am Times Square in New York. Er sang seine selbstverfassten Verse und schlug dazu auf eine selbstkonstruierte Trommel. Moondog war jemand, der sich selber erfunden hat, eine eigene musikalische Identität fand. Während er Notenblätter mit seiner Musik, die an seinem Gürtel hingen, auf der Straße verkaufte, komponierte er mit der anderen Hand auf einem Board neue Themen mit Zeichen in Braille der Blindenschrift. London Saxophonic unter der Leitung des bekannten Saxophonisten John Hall, Sex Packs for a Sex, daraus die Ouvertüre, sie hieß Dogtrot. Abends führte Moondog an ausgewählten Standorten in New York seine Musik auf und er ließ sie in den Nachthimmel über der Stadt aufsteigen, damit Charlie Parker und Johann Sebastian Bach sie hörten, seine beiden großen Vorbilder. Anfangs spielte er Maracas und schlug mit zwei Stöcken auf zwei Trimbas. Das waren dreieckige, selbst konstruierte Trommeln. Und schon mit diesen einfachen Mitteln schuf Louis Hardin komplexe melodische und rhythmische Strukturen und Texturen. Die zahllosen Stunden auf der Straße flossen ein in seine Musik und bildeten nach und nach den Humus für die Werke eines stillen Betrachters am Times Square. Das erste Album wurde 1956 in New York aufgenommen und enthielt auch schon kleine Klavierstücke und Songs. Thank you. Broadway und 52. Straße, das war einmal the Jazz Corner of the World, die Jazz-Ecke der Welt, die Gegend, in der viele heute legendäre Jazzclubs waren, in denen Moondog auch ein- und ausging, sich die Musik reinzog und das Palladium und das Birdland zählten zu seinen am liebsten frequentierten Orten. Er liebte auch afrokubanische Musik, die in der Gegend gespielt wurde. Experimentierte Moondog mit ausgefallenen Metren in Taktarten wie 5 Viertel, 5 Halbe, 5 Achtel, 7 Viertel, 5 Viertel, 7 Halbe oder 7 Achtel Takten. Gleichzeitig hatte seine Musik den Charme eines urbanen Neoprimitivisten, befreit von der Kopflastigkeit der Avantgarde und den immer komplizierter gewordenen Parametern des Bebop. Louis Hardin kam am 26. Mai 1916 in Marysville, Kansas zur Welt. Seine erste Schule war eine Holzhütte, in der ihn seine Mutter unterrichtete. Das erste Schlagzeug hatte Louis als Fünfjähriger. Es war aus Pappkartons konstruiert. Im Jahr 1929, er war 13 Jahre alt, verkaufte sein Vater die Ranch und sie zogen nach Osten. Der Vater kaufte dann eine Farm in Missouri. Louis spielte Schlagzeug auf der High School und als eine Dynamitkapsel explodierte, verlor er sein Augenlicht. In der Blindenschule von Iowa machte er sein Highschool-Examen. Dort erhielt er den ersten regulären Musikunterricht und hörte zum ersten Mal klassische Musik. Er studierte Geige, Bratsche, Klavier, Orgel, dazu Harmonielehre und er sang Bass in einem Chor. Vor allem aber war er Zeit seines Lebens sehr naturverbunden, wie auch das folgende Stück zeigt. Es zeigt ein hüpfendes Kind, das Spaß daran hat, über die Steine über einen Fluss zu springen oder flache Steine auf einer weiten Wasserfläche auftanzen zu lassen. I'm just a hophead. I'm just a hophead, and so I'll be till I'm dead. I started hopping when first I hopped into bed. I took a hopscotch, which had me hopping all day. But that was kid stuff, and soon I put it away. I took up fishing, and when the river was low, I took to hopping from stump to stump, fish, oh no. Went island hopping, the navigation of spring. I'm now a spaceman, my flying saucer is fast. Though slow in coming, I'm planet hopping at last. I'd never begun. Caribia von Louis Hardin alias Moondog 1956 in New York aufgenommen. Vieles, was er über Musik wusste und was auch schon auf diesem ersten Album sich zeigte, hatte er sich selbst beigebracht, indem er Bücher in Brailleschrift über Musik las und sein Gehör trainierte, um die Musik aufschreiben zu können, die er in seinem Kopf hörte. Moondog trieb dieses Gehörtraining so weit, dass er schließlich wie Schubert komponieren konnte, ohne ein Instrument zur Hilfe zu nehmen. Manchmal benutzte er ein Klavier, um bestimmte Passagen zu testen, aber er brauchte es kaum. Als Louis Hardin 31 Jahre alt war, es war im Jahr 1947, da begann er den Künstlernamen Moondog anzunehmen, zu Ehren eines Hundes, den er in Hurley in Missouri gehabt hatte. Und dieser Hund heulte nachts immer den Mond an, mehr als irgendein anderer Hund, den er je getroffen hatte. Einmal ein Stück aus dem Debütalbum von Moondog, aufgenommen 1956. Obwohl er in den USA zur Welt gekommen war, sah er sich immer als einen Europäer im Exil an. Mein Herz und meine Seele sind in Europa, pflegte er zu sagen. Tief im Herzen fühle ich mich als Klassizist und alles, was ich an Musik schreibe, ist klassisch konzipiert, hat eine klassische Form und verlangt nach einer ebensolchen Interpretation. Es kommt mir immer vor, als stünde ich mit einem Fuß in Europa und mit dem anderen in Amerika, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Was die Rhythmik betrifft, sehe ich mich in der Gegenwart, vielleicht sogar als Teil der Avantgarde, aber in melodischer und harmonischer Hinsicht bin ich eindeutig in der Vergangenheit zu Hause. Doch die Gegenwart wird ja zur Vergangenheit, wie die Zukunft einmal zur Gegenwart wird. So wie es in einem meiner Texte heißt. Today is yesterday's tomorrow, which is now. Thank you. Gleich zwei weitere Alben machte Moondog nach dem ersten Album in rascher Folge. Sie hießen More Moondog und The Story of Moondog. Sie entstanden ebenfalls 1956 bzw. 57 in New York und zeigten eine Vorliebe für Schiffssirenen und Klänge, wie man sie am Ufer des Hudson hören konnte. Moondogs Musik hatte nichts Konventionelles. Im Grunde war Moondog schon Mitte bis Ende der 50er Jahre ein Fusionist, dessen Musik kaum Ähnlichkeiten mit den gängigen Kategorien von Jazz und Unterhaltungsmusik hatte. Thank you. York aus dem Album Big Band. Wenn einiges in meiner Musik wie Jazz der Swing-Ära klingt, dann deshalb, weil der Swing nordamerikanischer Herkunft ist und direkt von den Trommelbeats und den sehr stark synkopierten Melodien der Indianer herkommt, von den Arapaho bis zu den Sioux-Indianern. Ihre laufenden Beats sind ganz typisch für den Jazz der Swing-Ära geworden. Ich hörte diese Trommelbeats zum ersten Mal während einer Sonnentanzmusik der Arapaho in Wyoming. Ich war circa 5 Jahre alt. Der Häuptling Gelbes Kalb ließ mich auf seinem Schoß sitzen und die mit Büffelhaut bespannte Tom-Tom-Trommel schlagen. Ein Erlebnis, das ich in meinem ganzen Leben nie vergessen habe. Dieser Sonnentanz-Trommelbeat blieb bei mir bis auf den heutigen Tag in Erinnerung. Ich lernte den Pow-Wow-Beat. Später ließen mich 1949 bei einem Meeting die Schwarzfuß-Indianer ihre Tom-Toms schlagen und sie luden mich ein, zu ihren Gesängen auf der Flöte zu spielen. Okay, that's yours. Anybody want some potato chips? No. Steve, how about you? No, thank you. Anybody else hungry? Maybe Anne. No, thanks. All right. Come on, let's get started now. That's enough. Okay. Come on, to work. Ninon, come over here. Ninon. Wait, let her have these. Here, baby. All right, Violetta, get ready. Shall I take from the start from the beginning? From the very beginning. All right, Violetta. And... No matter where I go, To me, what matters is where I am on this day. Let me identify myself now. Songsters both, and both clad in brown, the hermit thrush and I dwell far out of town. Death, when you come to me, may you come to me swiftly. I would rather not linger, not linger. Driving with Herr Doctor one day for the air, he recircled the square before he taught me how to square the very same circle. You are opportunists the worst way. Therefore, I pray, let it pay for you to know me. I do not dress as I do to attract attention. I attract attention because I dress as I do. You, the vandal, plunder the village as you will. The earthworm will pillage you, the vandal, when you are under. I would bow down before just one, one who bows before none. I should know who that one might be, who could do that to me. I am that one, and I bow down before me. Since the hunter is the hunted, surely he knows what it is to listen in ecstatic dread to some oncoming hunter's tread. Such and such is a star that filters through the starry blue alone, a burning star turning in an orbit all of its own. Such and such is I. For an Old Instrument, eine Orgelplatte von Moondog, aufgenommen an der Breilorgel der Herz-Jesu-Kirche in Oberhausen. Westward Ho ist ein achtstimmiger Kanon für Viola da Gamba und beschreibt die westliche Migration von Europa in die neue Welt. Im ersten Teil singt der einjährige Max Alsmann das höchste Guess, das keine Sopranistin erreichen kann. Sein Vater Götz Alsmann spielt ein 100 Jahre altes Banjo in dem Stück The Oregon Trail, ebenfalls aus der Platte Elpmas. Andy Thoma, dem Moondog, diese Platte verdankt, wie er sagt. Andy Thoma spielt auf einigen Stücken Gitarre. Heute spielt er bei Mouse on Mars. Westward Ho von Moondog. Nach den Nachrichten kommt der zweite Teil unseres Moondog-Porträts. Thank you. little man, close your eyes and go to sleep if you can. But so much as a tear.